machst dir heute noch Sorgen um mich. An jedem Tag, wo du mich nicht siehst. Ich war nicht immer leicht für dich, doch du hast mich mit jedem meiner Fehler geliebt. Du gabst so viel, selbst hattest du nichts. Zwischen Familie und Nachtschicht. Du warst es glücklich, wenn wir es waren. Auch wenn du mir das nicht glaubst, wären alle so wie du. Dann wäre die Welt ein bisschen besser. Wären alle so wie du. Dann wär die Welt manchmal gerechter. Du hast dich immer so klein gemacht, obwohl du das Größte für uns warst. Wie oft haben wir schon drüber gelacht, wie du die Worte verdrehst und es immer wieder machst. Du gabst so viel, selbst hattest du nichts. Zwischen Familie und Nachtschicht. Du warst es glücklich, wenn wir es waren. Auch wenn du mir das nicht glaubst, wären alle so wie du. Dann wär die Welt ein bisschen besser. Wären alle so wie du. Dann wär die Welt manchmal gerechter. So viele Tage wären leichter, wenn du immer bei uns wärst. Mit deiner unendlichen Liebe begegnest du noch jedem Schmerz. Mit deiner Art zu leben bleibst du für immer in meinem Herz. Wären alle so wie du, dann wär die Welt ein bisschen besser. Wären alle so wie du, dann wär die Welt manchmal gerechter. Mit deiner Art zu leben bleibst du für immer in meinem Herz.